weiß nicht, wer Sie sind. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Falls wir auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. What would I do without your smile now? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, I know I need you. But perfections. Give your all.